pray. Also beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for giving me those notes. Danke, dass du mir diese Notizen gibst. And whoever hid them in my Bible, forgive them. Wer immer sie da in meiner Bibel versteckt hat, vergib ihm. Okay, thank you. Bless this night. Danke und segne diesen Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Thank you for coming. We're talking about the purposes of God. Also danke, dass ihr gekommen seid. Wir sprechen über die Bestimmungen Gottes. And tonight we are in the second purpose fellowship. Und heute Abend sind wir in der zweiten Bestimmung Gottes, das ist die Gemeinschaft. And the second message. Die zweite Botschaft darüber. So, let's have a quick review. Wir wollen kurz wiederholen. First purpose is to worship. Die erste Absicht ist die Anbetung. My whole life should be worship. Mein ganzes Leben sollte eine Anbetung sein. And it culminates on Sunday when we're together. Und das kulminiert am Sonntag, wenn wir zusammen sind. And worship can be defined as this. Und die Anbetung könnte man folgendermaßen definieren. It's an exchange between me and God. Ein Austausch zwischen mir und Gott. I am ministering to God, God is ministering to me and we have a relationship. Ich diene Gott, er dient mir und wir haben eine Beziehung. And the second purpose is fellowship. Der zweite Zweck ist die Gemeinschaft. It's the result of worship. Dies ist das Resultat der Anbetung. And it's an exchange between two people. Das ist ein Austausch zwischen zwei Menschen. Under God. Unter der Schirmherrschaft von Gott. The third is discipleship. Das dritte ist die Jüngerschaft. And that is mentoring someone. Das bedeutet es, Mentor zu sein für jemand anderen. Giving someone the secrets of my life. Jemand anderen die Geheimnisse des Lebens mitzuteilen. Under God. Unter Gottes Herrschaft. Number four. Punkt 4. Ministry. Der Dienst. And that is all arrows facing away. Und das bedeutet, dass alle Pfeile wegzeigen von mir. I have a general ministry to the body of Christ. Ich habe einen allgemeinen Dienst für den Leib Christi. And the fifth one. Und die fünfte Bestimmung is mission. Ist die Mission. We'll get into that in a few months. Dazu kommen wir in ein paar Monaten. Just real quick, our mission to invite. Ganz kurz, unsere Mission to introduce, ist es, jemand einzuladen, jemand anderen vorzustellen, to encourage, zu ermutigen, and to, what was the fourth one? Involve. Und eben andere hineinzuführen. Invite people to worship, also die Leute einzuladen zur Anbetung. Introduce people into fellowship, andere Menschen anderen vorzustellen für die Gemeinschaft. Encourage people into discipleship, die Leute ermutigen, dass sie in Jüngerschaft eintreten. And involve people in the ministry. Und die Leute einfach in die Gemeinde einführen. Okay. Our mission statement, unser Mission Statement, serving the purpose of God in our generation with joy. Dem Willen Gottes in unserer Zeit mit Freude dienen. And tonight we're talking about fellowship. Und heute Abend wollen wir über die Gemeinschaft sprechen. The Greek word is koinonia. Das griechische Wort lautet koinonia. Sharing the common experience, die gemeinsame Erfahrung of true worship, der wahren Anbetung erleben. That's what fellowship is. Das ist Gemeinschaft. If I don't know what true worship is, I don't have true fellowship. Wenn ich nicht weiß, was wahre Anbetung ist, habe ich auch keine wahre Gemeinschaft. We know that the heart of worship, wir wissen, dass im Herzen der Anbetung, is Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus steht. This is the only reason why we can come into the presence of God. Und das ist die einzige Grundlage, auf der wir in die Gegenwart Gottes eintreten dürfen. And Christ, the blood of Christ is also the heart of worship. Und das Blut von Christus ist auch das Herzstück der Anbetung. And if I don't know true worship, I don't know true fellowship. Und wenn ich die wahre Anbetung nicht kenne, dann kenne ich auch nicht wahre Gemeinschaft. And if I don't know true fellowship, und wenn ich keine wahre Gemeinschaft kenne, it may be that I don't know true worship either. Dann kann es auch sehr gut sein, dass ich keine wahre Anbetung kenne. Okay. We brought out two aspects of fellowship. Zwei Aspekte der Gemeinschaft haben wir hervorgekehrt. Number one, expressing mutual appreciation for all God is doing or has done. Einander Wertschätzung ausdrücken für all das, was Gott macht und getan hat. This is what happens immediately after service. Das ist es, was sofort nach dem Gottesdienst geschieht. Appreciation. Eine Wertschätzung. You see someone. Du siehst jemanden. You just love them. Du liebst sie einfach. Make me a teddy bear and just hug me. Wie bei einem Teddybär, du umarmst ihn. I just looking at people. Oh, yeah. Du schaust Leute an und sagst, ah ja. It's just appreciation. Das ist einfach Wertschätzung. Touching as many hands as possible. So viele Hände wie möglich schütteln. Hugging the people that you know. Die Leute umarmen, die du kennst. Yeah. And just appreciating everybody. Einfach jeden Wert zu schätzen. The second aspect doesn't happen after service. Aber der zweite Aspekt geschieht nicht nach dem Gottesdienst. But to a small degree. Aber in einem gewissen Grad. Extending restoration to burdened hearts. Dem belasteten Herzen Erleichterung bringen. This happens in small groups. Das geschieht in kleinen Gruppen. A place of privacy. Das sind Orte, die privat sind. Transparency. Wo auch eine Offenheit besteht. Confidentiality. Wo eine Vertrautheit besteht und etwas vertraulich behandelt wird. Yeah. And you know, I just had a testimony from Gertraud just before service. Ich habe da ein Zeugnis gehört vor dem Gottesdienst von Gertraud. She said she was at her first women's small group. Sie hat mir erzählt, dass sie bei ihrem ersten Treffen einer kleinen Frauengruppe war. She said it just blessed her life. Und sie hat gesagt, das hat einfach ihr Leben gesegnet. Amen. Amen. Gertraud? Amen. Okay. Amen. So, watch this now. 1 John chapter 1 verse 6. 1. Johannes 1 Vers 6. If we say that we have fellowship with him. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. And yet walk in darkness. Und wandeln in der Finsternis. We lie and do not practice the truth. Lügen wir und tun nicht die Wahrheit. The devil wants to do something in our midst. Der Teufel möchte etwas tun in unserer Mitte. He wants to take what God is doing. Er möchte das nehmen, was Gott macht, and turn it into a lie. Und möchte das in eine Lüge verdrehen. We had a nice attendance this morning. Wir hatten heute in der Früh einen schönen Besuch hier. This is a vacation weekend. Das ist ja ein Wochenende, wo es Ferien gibt. Yeah. We had a nice attendance tonight. Wir hatten also in der Früh schon einen guten Besuch und auch heute Abend. Wonderful testimonies coming in. Es kommen wunderbare Zeugnisse. And it won't be long before we have a Saturday evening service. Und es wird gar nicht allzu lang dauern, bis wir am Samstagabend Gottesdienst haben werden. We are seeing young people come to the Lord. Wir sehen, wie die jungen Leute zum Herrn older kommen. Older people come to the Lord. Ältere Leute. People's lives being healed. Wie die Leben von Leuten geheilt werden. People growing and maturing. Wie sie wachsen, die Leute, und reifer werden. We are watching God work in our midst. Wir beobachten, wie Gott in unserer Mitte wirkt. And because of this, we worship God. Und deshalb beten wir Gott an. That Greek word latrevo. Dieses griechische Wort latrevo. Expressing my deepest appreciation to God for all he does. Meine größte Wertschätzung auszudrücken für all das, was Gott macht. But the devil would like to do something in our midst. Aber der Teufel möchte etwas in unserer Mitte tun. That's why I want to speak on things that destroy fellowship. Und deshalb möchte ich über diese Dinge sprechen, die Gemeinschaft zerstören. There are sins that we will experience that we've never experienced before. Das sind Sünden, die wir erfahren werden, die wir zuvor niemals erfahren haben. And it has to do with what God is doing in our midst. Und das hat mit dem zu tun, was Gott in unserer Mitte macht. The heart is desperately wicked. Das Herz ist ja abgrundtief verdorben. And there's two things I want to bring out tonight. Ich möchte da zwei Aspekte heute hervorstreichen. And we thought about this in our small group at my house. Und wir haben auch darüber in unserer kleinen Gruppe zu Hause bei uns darüber nachgedacht. Last Monday. Am letzten Montag. So we had eight minds working on this message. Also es gab da acht Gehirne, die über diese Botschaft nachgedacht haben. Okay. It starts in 2 Samuel chapter 6. Es fängt im 2. Samuel an, im Kapitel 6. Okay, the first thing that destroys fellowship. Das erste, das die Gemeinschaft zerstört. Let's read. And David was dancing before the Lord with all his might. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. This is something that Alamonde would have been amazed at. Das ist etwas, worüber sich der Alamonde wirklich gefreut hätte. Alamonde likes these kind of verses. You know. Ja, Alamonde liebt solche Verse. Alamonde said, "Hey, why do we sing about dancing and nobody dances?" Der Alamonde sagt, warum singen wir über Tanz und keiner tanzt? Oh, I feel like dancing. Ich fühle mich so, als ob ich tanzen könnte. And the knees are just locked, you know. Und oh, die Knie like sind irgendwie festgeschraubt. It's beautiful, I know. Es ist schön, ich weiß and das. And Alamonde said, why don't we just like Oh, I feel like dancing. Weil am Ende ist so, der sagt, oh, ich fühle mich so wie zum Tanzen. He said we can teach the whole church how to do this, just a little bit. Er meint, wir könnten der ganzen Gemeinde das näher bringen, wie das funktioniert. We don't even have to bump into each other. Also wir müssen da nicht gegeneinander stoßen, sozusagen. He said just like a little movement, and then it'll just go with what we're singing. Nur eine kleine Bewegung, das würde ganz gut dazu passen zu dem, was wir singen. But here David danced before the Lord with all his might. Aber hier heißt es, David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. I bet a lot of churches don't preach on that verse, huh? Ich glaube, es gibt nicht viele Gemeinden, die über diesen Vers predigen. All his might. Mit aller Kraft. Yeah, yeah. I mean, he was just going at it. Yeah. And just jumping. Look what it says here. Und schaut mal, wie es da weitergeht. Then it happened. Und es geschah. Michael, his wife. Seine Frau Michael, this is the daughter of Saul, die Tochter Sauls, looks out the window. Sie schaute aus dem Fenster. She hears the whole celebration. They were bringing back the Ark of the Covenant. Sie hört diese ganzen Feierlichkeiten. Sie bringen die Bundeslade zurück. She looked out the window. Sie schaute aus dem Fenster. She saw King David leaping and dancing before the Lord. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, and she despised him in her heart. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. This can happen in the church. Das kann auch in der Gemeinde geschehen. This will happen in the church. Das wird in der Gemeinde geschehen. As God begins to move, jetzt wo Gott sich bewegt, people will begin to despise people. Werden Leute andere Leute verachten. It wasn't David. Es war nicht David, who was just manufacturing this. Der da irgendwas hervorgebracht hat. This was from the Lord. Das kam vom Herrn. God was doing an amazing thing in the midst. Gott tat da ganz erstaunliche Dinge in deren Mitte. And David was celebrating. Und der David feierte. And the people were rejoicing. Und die Leute erfreuten sich. Look at the king. Schaut euch den König an. He's so happy. He's dancing. Der ist so glücklich. Der tanzt. He's celebrating before the Lord. Der feiert vor dem Herrn. When David returned to bless his household, als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß I'm zu bringen, home, oh blessed family, receive the blessing of the Lord. Ich bin wieder zurück, gesegnete Familie, empfangt den Segensgruß des Herrn. Michael came out to meet David. Da ging Michael hinaus, David entgegen und sagte, how the king of Israel distinguished himself today. Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt. He uncovered himself today in the eyes of his servant maids. Als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat. As one of the foolish ones shamelessly uncovers himself. Wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. David, you made a complete fool out of yourself today. David, du hast dich da komplett als Narr bewiesen. I was ashamed that you were my husband. Ich habe mich geschämt, dass du mein Ehemann bist. An idiot. Wie ein Idiot. Shamelessly exposing yourself to the maidens. Ein schamloses sich darstellen, da den Mägden gegenüber. Jumping like a rabbit out there. Herumhüpfen, da wie ein Hase. With his head cut off. Mit dem der Kopf fehlt. So David said to Michael. Da sagte David zu Michael. It was before the Lord who chose me, vor dem Herrn, der mich erwählt hat, to appoint me ruler over the people of the Lord over Israel, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu machen. Therefore I will celebrate before the Lord. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. I am expressing my deepest appreciation to God for all he has done for me. Ich drücke da meine größte Wertschätzung aus Gott gegenüber für all das, was er gemacht hat. He appointed me king over your father. Er hat mich zum König bestellt über deinen Vater. And I will celebrate before the Lord. Und ich werde vor dem Herrn feiern. With all my might. Mit meiner ganzen Kraft. I will express my deepest appreciation to God for all he's done. Ich werde meine größte Wertschätzung für Gott ausdrücken für all das, was er gemacht hat. And I will be more lightly esteemed than this. Und ich will noch geringer werden als diesmal. And will be humble in my own eyes. Und will niedrig werden in meinen Augen. And by the way, und übrigens, the maidens that you were speaking of, bei den Mägden, von denen du sprichst, well, with them I will be distinguished. Bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Now watch the last verse. Und schaut euch nun den letzten Vers an. Because some people are in danger of this last verse. Weil manche Leute stehen in Gefahr in Bezug auf diesen letzten Vers. In spiritual terms. In geistlicher Hinsicht gesprochen. Watch what it says. Schaut, was es da heißt. And Michael had no child till the day of her death. Michael aber bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. God took this very seriously. Gott hat das sehr ernst genommen. Somebody was expressing their deepest appreciation to him for all that he was doing. Jemand hat seine größte Wertschätzung ausgedrückt für ihn, für das, was er gemacht hat. And someone else was despising them. Und jemand anderer hat diesen Menschen verachtet. And God judged her. Und Gott hat sie gerichtet. No child till the day of her death. Kein Kind bis zu ihrem Todestag. Very severe. Sehr streng. And here's our first problem. Und da ist nun unser erstes Problem. She despised him in her heart. Sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Because she was jealous. Weil sie eifersüchtig war. Jealousy. Eifersucht. Her father was jealous of David. Ihr Vater war eifersüchtig auf David. She was jealous of David. Sie war eifersüchtig auf David. Her father, when her father was king, als ihr Vater König war, and David saved his life by slaying Goliath. Und der David ihm sein Leben gerettet hat, indem er den Goliath besiegte. Because Saul should have been the one who went to fight Goliath. Weil der Saul hätte eigentlich gegen den Goliath kämpfen sollen. Biggest, strongest, tallest. Der größte, der stärkste, der mächtigste. And David went in and slew Goliath. Aber der David ist dann hinzugetreten und er hat ihn besiegt. And as David was coming back, und wieder der David zurückkommt, with Goliath's head, mit dem Schädel von Goliath, the size of a garbage can, die Größe eines Mistkorbes da, eines, kind of limping away, just dragging it, er hat ihn so hinter sich hergeschliffen. The girl started singing. Da haben die Mädchen zu singen begonnen. They started singing, David, Saul has killed his thousands. Sie haben gesungen, der Saul, der hat tausend getötet. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But David has killed his 10,000s. Aber der David hat Zehntausende getötet. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. And Saul hears this. Und der Saul hört das. And he's very upset. Und er ist darüber sehr aufgebracht. They've only ascribed thousands to me. Sie haben mir nur tausend zugemessen. And 10,000s to David. Und dem David Zehntausende. What more can he take than my kingdom? Was kann er mir noch mehr entreißen als das Königreich? And the next day, an evil spirit came upon Saul. Und am darauffolgenden Tag überkam dem Saul ein böser Geist. Jealousy in the church. Eifersucht in der Gemeinde. Watch how satanic this is. Schaut einmal, wie satanisch das ist. Over what God is doing. Über das, was Gott macht. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? Look at this picture. Schaut euch dieses Bild an. Jealousy is I am looking up at something. Eifersucht bedeutet, ich schaue da auf etwas hinauf, that I want, das ich möchte. I deserve this. Ich verdiene doch das. Wait a minute. I should be on the worship team. Ich sollte doch beim Anbetungsteam mitsingen. I just don't understand this. Das verstehe ich nicht. How could she be up there? Wie kann sie da dabei sein? Maybe God did it. Vielleicht hat Gott das gemacht. Maybe God did it. Vielleicht hat Gott das gemacht. Just to expose that. Um einfach das bloßzulegen. Jealousy. Eifersucht. It is so strange when it's jealousy over what God is doing. Das ist doch so seltsam, wenn es um das geht, was Gott gemacht hat, wenn man darüber eifersüchtig ist. This is a temptation we don't experience in the barroom. Und das ist eine Versuchung, die wir in der Bar nicht erleben. Out in the world, da draußen in der Welt. We just have out there sex, drugs, rock and roll, all that stuff. Da gibt's Sex, Drogen und Rock and Roll und all das. Theft and everything imaginable. Diebstahl und alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. How about being jealous over what God is doing? Aber wie ist es mit dem, über das eifersüchtig sein, was Gott macht? Some people are confronted this for the very first time in their life. Manche Leute sind mit diesen Dingen zum allerersten Mal in ihrem Leben konfrontiert. They don't know what to do with it. Und sie wissen gar nicht, was sie da tun sollen. Jealousy. Eifersucht. Now look at Romans 8:32. Schaut euch den Vers Römer 8:32 an. He who did not spare his own son. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. The heart of worship. Das Herzstück der Anbetung. The heart of fellowship. Das Herzstück der Gemeinschaft. He didn't spare his own son. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. The reason that we can enter the presence of God. Er ist die Grundlage, dass wir in die Gegenwart Gottes eintreten können. This very thing, that presence of God, is what we fellowship about. Das ist eben die Sache der Gegenwart Gottes, worum es eben auch geht in der Gemeinschaft. What God is doing in our lives. Was Gott in unserem Leben macht. What God is doing with the electrician. Was Gott macht mit dem Elektriker. What God is doing with the plumber and the nurse. Oder mit dem Installateur oder mit der Krankenschwester. At the hospital. Im Spital. Driving the bus. Oder mit dem, der den Bus fährt. Making donuts. Der Donuts bäckt. Trying to pass an exam in the school. Der versucht, eine Prüfung in der Schule zu bestehen. You should see what God did. Du solltest sehen, was Gott macht. Tell me. Ja, erzähl mir. We're fellowshipping around God. Wir haben dann Gemeinschaft über Gott. In our daily life. In unserem täglichen Leben. Did you see the ring I got here? Hast du diesen Ring gesehen, den ich da erhalten habe? It was a miracle. Es war ein Wunder. I had prayed for a ring. Ich habe für einen Ring gebetet. Do you know where I got this one? Und weißt du, wo ich diesen Ring dann erhielt? Und so weiter. God is in our life. Gott ist in unserem our Leben. Whole life is fellowship. Unser ganzes Leben ist Gemeinschaft. Now watch the second part. Schaut euch nun den zweiten Teil an. How will he not also with him freely give us all things? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? If he gave us Jesus to be crucified. Wenn er uns Christus Jesus gegeben hat, um ihn kreuzigen zu lassen. Why do we think that he's holding back? Warum denken wir dann, dass er uns etwas noch zurückhält? Hey, wait a minute. Wait. Na, Moment mal. This is unfair here. Das ist unfair. Wait. Moment mal. I deserve that. Ich verdiene yeah, das. Yeah. Hey, do you know how many years I've been in this church? Weißt du, wie viele Jahre ich schon in dieser Gemeinde bin? How come I wasn't invited to the pastor's couple night in his house? Warum wurde ich nicht eingeladen da zu dem Ehepaareabend beim Pastor? Und warum dieses Paar? How come they were? Wieso sind die dran? What is that? Was soll das? Is God holding back something? Hält mir Gott etwas vor hier? That is such a slap in the face of God. Es ist solch ein Schlag in das Gesicht Gottes. If God gave us Christ, wenn Gott uns Christus geschenkt hat, will he also not give us all things freely? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? What is this jealousy? Was soll diese Eifersucht? Well, they sat next to that person, but they don't sit next to me. Na, der ist neben dem gesessen, aber der sollte neben mir sitzen. Why? You own somebody? Wieso? Gehört dir jemand? Jealousy. Eifersucht. It's in the heart. Das ist im Herzen drinnen. And the devil wants to use it. Und der Teufel möchte das verwenden. To undermine worship. Um die Anbetung zu unterminieren. And all that God is doing in our midst. Und all das, was Gott in unserer Mitte macht. Number two. Punkt zwei. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. These two are two sides of one coin. Diese zwei Punkte sind die zwei Seiten derselben Münze. Inseparable. Untrennbar. Self-righteousness means I'm looking down at somebody. Selbstgerechtigkeit bedeutet, ich schaue auf jemand hinab. Look at this here. Luke chapter. Schaut euch das hier an. Luke chapter 18. Lukas 18. He also told this parable to certain ones. Er sprach aber auch zu einigen dieses Gleichnis. Who trusted in themselves that they were righteous. Die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. People trusting themselves. Die Leute vertrauen auf sich selbst. But it was something that God did yesterday. Aber gestern war es Gott, der das gemacht hat. It was something that God did last year. Letztes Jahr hat Gott das gemacht. Wait a minute, you were the one who gave testimony of what God was doing in your life. Moment mal, du warst doch derjenige, der dieses Zeugnis abgegeben hat, was Gott in deiner Mitte macht. And now you speak as though it's you. Und nun sprichst du so darüber, als ob du es wärst. That it's your power. Dann ist es deine Kraft. You are the one who's glorying. Du bist es, der sich da rühmt. Fellowship. Die Gemeinschaft. I am under God. Ich befinde mich unter Gott. I am in exchange with God and in exchange with my brother. Habe einen Austausch mit Gott, aber auch mit meinem Bruder. But watch what the Lord said. Aber schaut einmal, was der Herr sagt. These people viewed others with contempt. Diese Leute achteten die übrigen für nichts. Now go back to 1 John chapter 1. Kommt man hier zurück zu 1. Johannes 1. If you say you have fellowship with God, wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott, we could add or your brother, und da könnten wir auch hinzufügen, oder mit deinem Bruder, and walk in darkness, aber in der Finsternis wandelst, you lie, dann lügst du. And do not practice the truth. Und du praktizierst die Wahrheit nicht. It's easy to say, es ist einfach, so etwas I'm zu sagen. Worshipper of God. Ich bin ein Anbeter Gottes. And a true worshipper. Und zwar ein wahrer Anbetender. I can prove it from John chapter 4. Und ich kann das prüfen von Johannes 4 her. I'm a true worshipper. Ich bin ein wahrer Anbetender. And I'm a true fellowshipper. Und ich bin auch einer, der eine wahre Gemeinschaft hat. I've got the notes from service to prove it. Ich habe die Notizen da vom Gottesdienst her. Ich kann das beweisen. You know all, you know the whole language. Ja, das ist schon großartig. Du kennst die ganzen Worte. But here's the proof. Aber hier gibt's einen Beweis. What is your attitude toward other people? Welche Einstellung hast du den anderen Menschen gegenüber? Michael despised David. Michael verachtete David. In her heart. In ihrem Herzen. These people who trusted in their righteousness despised other people. Diese Leute, die in ihre Gerechtigkeit vertrauten, sie verachteten andere Leute. In their heart. In ihrem Herzen. These two are inseparable. Diese zwei Dinge sind untrennbar miteinander verknüpft. God is doing something. Gott macht etwas. But suddenly I glory in it. Aber plötzlich rühme ich mich darin. Here's David. Und da ist der David. And he's saying to himself. Er sagt zu sich selbst. Man, would I love a drink out of that well of Bethlehem? Ah, wie würde ich gerne jetzt aus dieser Quelle Bethlehems trinken? His mighty men hear it. Und seine mächtigen Kriegsleute hören das. Three guys. Drei Männer. David is thirsty. Der David ist durstig. We love David. Wir lieben den David. Let's go down to the well. Lasst uns hinuntergehen zu der Quelle. And we'll pass through the Philistines secretly. Und wir werden durch die Reihen der Philister da im Geheimen durchkommen. And we'll get them some water. Und werden dort ein wenig Wasser and mitnehmen. There they go. Und da gehen sie. They get the water. Dann holen sie das Wasser. Clank, clank. Don't spill it. And they're going all the way up the mountain. Und sie gehen you carry it now. Den ganzen Weg hinauf den Berg. Don't du spill tragst it. Das jetzt. Don't spill it. Schütt nicht aus. I want to go back down. Ich möchte nicht noch mal darin. You carry it now. Nimm du das jetzt. Finally up, and they give it to David. Schließlich sind sie da oben und sie geben dieses Wasser David. David, water from the well. David, Wasser von der Quelle. For you. Für dich. We love you. Wir lieben dich. He takes it. Er nimmt das. Thank you. Danke. Goes before the Lord. Er tritt dann vor den Herrn. And he says, God, I'm not worthy of this. Und sagt, Gott, ich bin es nicht wert, and he poured it das zu haben. The Lord. Und er gießt dieses Wasser aus How für den many Herrn. People today would drink that water? Wie viele Leute würden dieses Wasser heute trinken? Wow, it's amazing what you're becoming. Tja, es ist schon erstaunlich, was du geworden bist. Oh, thank you. Yeah. Ja, yeah, danke. Yeah, yeah. I try hard. Ja, ich bemühe mich auch sehr. Yeah. Hey, I really love you. You're amazing. Du, ich mag dich wirklich. Du bist erstaunlich. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Boy, that Danke. Song was so good. Ah, dieses Lied, das war wunderbar. Thank you. Thank you. Danke, danke. Boy, that was a great introduction. That was a great message. Du, das war eine großartige Einleitung, eine großartige Botschaft. Yeah, just consume it. Einfach das für sich vereinnahmen. Just take all the glory. Alle Herrlichkeit auf sich as ziehen. As though you did it. So als ob du es wärst. And the next thing you will do is you will despise other people. Und das nächste, was du dann machst, du verachtest andere Leute. And when you look down at others, und wenn du auf andere hinabblickst, at even one person, und es ist nur eine Person, no matter what you say, you are a self-righteous person. Ganz gleich, was du dann sagst, du bist ein selbstgerechter Mensch. These are dangers that we've never faced before. Das sind Gefahren, denen wir zuvor niemals gegenübergestanden sind. This comes in when God is moving. Und das kommt herein, wenn Gott wirkt. When God moves in our lives. Wenn Gott in unserem Leben wirkt. Wow, what is this? Hey, was ist das? Hey David, you really slew Goliath good. Hey David, du hast den Goliath wirklich gut erledigt. Yeah, I did. Ja, ich hab das gemacht. Any more praise? Gibt's noch irgendeinen? Anybody else want to say something? Möchte noch irgendjemand was sagen? Yeah, you were great. Thank you. Hey, du warst großartig. Danke. yeah, I'm great. Ja, ich bin großartig. Just consuming it. Das einfach für sich vereinnahmen. Where are we now? Okay. Now listen to this. Aber hört euch das nun this an. Is from Luke 7. Das kommt aus Lukas 7, Verse 47. Vers 47. The Lord said, "He who is forgiven little loves little." Der Herr sagt hier, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. What does that tell you? Was sagt euch das? I can't be forgiven unless I confess I'm wrong. Mir kann nicht vergeben werden, außer ich bekenne, dass ich falsch liege. But I'm never wrong. Aber ich habe niemals Unrecht. I mean, let's just be honest. Ich meine, wir wollen ehrlich sein. I don't want to be dishonest. Ich möchte nicht unehrlich sein. I'm never wrong. Ich habe niemals Unrecht. Yeah, you're never wrong about anything. Ja, du hast niemals Unrecht in Bezug auf nichts. You are forgiven little. Also dir ist wenig vergeben. And you love little. Und du liebst auch wenig. Yeah, it's very apparent. Ja, das ist sehr augenscheinlich. People who love little, Leute, die wenig lieben, feel that they need to be forgiven little. Die fühlen auch, dass ihnen wenig vergeben werden muss. And they are a gift to the church. Und sie sind eine Gabe, ein Geschenk für die Gemeinde. Im Königreich Gottes. God should be happy that they are there. Gott sollte glücklich sein, dass sie da sind. But ask yourself this question. Aber stellt euch folgende Frage. When you walk into the room, wenn ihr in den Raum hineinkommt, are people happy? Sind die Leute glücklich? Or are they uneasy? Oder fühlen sie sich unwohl? When you come home from work, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, do your kids say, "Daddy's home"? Kommen da die Kinder gelaufen und rufen, Papa ist wieder da? Or do they say, oder sagen sie, "Dad's home"? Papa ist da. Rats. Mom's home. Oder die Mama ist da. Or do they say, "Mom's home"? Oder sagen sie, die Mama ist da. Ask yourself that question. Stellt euch diese Frage. Now, watch this. If I say I have fellowship with God, so wenn ich sage, ich habe Gemeinschaft mit Gott, and yet I'm jealous of someone else, und bin aber eifersüchtig auf jemand anderen. I am worshiping. Thank you, Lord. I appreciate all you do in my life. Ah, ich bete Gott an. Ich sage Danke, Gott. Ich schätze das, was du alles machst in meinem Leben. Sing a song to you. Hallelujah. Ich möchte ein Lied singen. Hey. Hallelujah. Shh. What are you singing? That girl again with that beautiful voice. Ja, du bist wieder mit dieser schönen Stimme. Thinks she's so good. She's not so good. Sie denkt, sie ist so super, aber sie ist nicht so super. How can I possibly experience worship? Wie kann ich nur Anbetung erfahren? And be jealous of someone at the same time? Und gleichzeitig aber auf jemand anderen eifersüchtig sein? I'm living a lie. Ich lebe da in einer Lüge. My confession is a lie. Mein Bekenntnis ist eine Lüge. They don't go together. Die zwei Dinge passen nicht zusammen. I said it this morning. Ich habe das heute in der Früh schon gesagt. You know, all of us. We come to a point where we have to make a decision. Wir kommen alle zu einem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. In situations that face us. Und zwar in bestimmten Situationen, denen wir gegenüberstehen. Am I going to confess the promises of God? Werde ich die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen und bekennen? Or am I going to enter into jealousy or self-righteousness? Oder werde ich eifersüchtig werden und werde selbstgerecht werden? I can't have kids. Ich kann zum Beispiel keine Kinder bekommen. I would love to have a little girl. Ich hätte so gerne ein kleines Mädchen. About 7 years old, and she just stay there for about 10 vielleicht years. Vielleicht so 7 Jahre alt und sie sollte dann so alt bleiben. A little girl looks exactly like my wife. Ein kleines Mädchen, das genauso wie meine Frau ausschaut. Maybe 3% like me. Vielleicht 3% von mir. And when I see a father with his daughter, und wenn ich einen Vater sehe mit seiner Tochter, it touches my heart. Das berührt mich im and Herzen. Then there's a little bit of sadness. Und dann gibt's auch ein wenig Traurigkeit. Oh boy, I could have had a little girl like that. Ah, ich könnte gern so ein Mädchen haben. What do I do with that? Aber was mache ich mit dem? But this is God's plan for my life. Aber das ist der Plan Gottes für mein Leben. God decided, not me. Gott hat das entschieden, nicht it ich. Was for a reason. Und da gab es einen Grund dafür. So, or I could go the other way. Oder ich könnte mich in die andere Richtung drehen. He's not better than me. Der ist nicht besser als ich. Wait till I write that little girl a birthday card. ich würde dem kleinen Mädchen gerne eine Geburtstagskarte schreiben. Hi, you little brat. Hi, du. Kleiner Fratz. I hate kids. Ich hasse Kinder. I hate all kids, because I can't have a kid. Ich hasse alle Kinder, weil ich kann keine bekommen. I can love kids. I love kids. Nein, ich kann Kinder lieben. It's wonderful. I can borrow them. Es ist wunderbar, weil ich kann sie mir ausleihen. And then I can send them home. Und dann kann ich sie wieder nach Hause schicken. I can't. The wisdom of God. Die Weisheit Gottes dahinter. It's amazing. Doch erstaunlich. And I've been praising God ever since. Und seither preise ich Gott. Let's just close with this. Wir wollen mit Folgendem abschließen. How can I be worshiping the Lord? Wie kann ich den Herrn anbeten? And be judging someone at the same time? Und gleichzeitig jemand anderen richten? It just doesn't work. Das funktioniert einfach nicht. Last verse. Der letzte Vers. Hebrews 4:16. Hebräer 4:16. We come to the throne of grace to find, how does it go, to receive mercy and find grace. Also wir kommen zum Gnadenthron Gottes, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Jealousy despises the grace of God. Die Eifersucht verachtet die Gnade Gottes. Self-righteousness despises the mercy of God. Selbstgerechtigkeit verachtet die Barmherzigkeit Gottes. David said in Psalm 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. David sagt im Psalm 23, sicherlich werden uns Güte und Barmherzigkeit alle Tage unseres Lebens folgen. But a jealous spirit, aber ein eifersüchtiger Geist, despises, is an unbelief toward the grace of God. Das ist Unglaube gegenüber der Gnade Gottes. Self-righteousness, Selbstgerechtigkeit, unbelief toward the mercy of God. Unglaube gegenüber der Barmherzigkeit Gottes. And here's the last statement. Und hier die letzte Aussage. If you are self-righteous, wenn du selbstgerecht you bist, are also a jealous person. Dann bist du auch eine eifersüchtige Person. Because if you look down at people, weil wenn du hinabblickst auf andere you Menschen, are also looking up at people. Dann schaust du auch da hinauf zu anderen Menschen. It's unavoidable. Das lässt sich nicht vermeiden. And if you are jealous, und wenn du eifersüchtig you're bist, self-righteous. Dann bist du selbstgerecht. But there's no need for it. Aber es gibt da kein Bedürfnis dafür. Confess it, bekenne es and appreciate God all the more. Und schätze Gott umso mehr. God, I worship you because you have such forgiveness toward a wretch like me. Gott, ich bete dich an, weil du hast solch eine Vergebung gegenüber solch einem Halunken wie you ich have bin. Done all this. Du hast all das gemacht. And I have consumed it. Und ich habe das einfach für mich vereinnahmt. Such sin I had, I didn't even see in the world. Solch eine Sünde habe ich noch nie gesehen in der Welt. Oh God, have mercy on me. O Gott, sei mir barmherzig. And then I'm back in true worship once again. Und dann bin ich wieder in der wahren Anbetung. Amen. Amen. I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. You know, self-righteous people are not listening tonight. Ich meine, selbstgerechte Menschen hören heute Abend nicht zu. Just turned me right off after a few minutes. Die haben gleich nach ein paar Minuten abgedreht. I'm not talking to them. Ich spreche nicht zu I'm ihnen. Talking to you. Ich spreche zu euch. Don't be jealous of a jealous person. Seid nicht eifersüchtig auf einen eifersüchtigen Menschen. Don't be infected by a self-righteous person. Und lasst euch nicht da anstecken von einem Menschen, der selbstgerecht ist. Because God will deal with them. Weil Gott wird sich um sie kümmern. And when he deals with them, he deals severely. Und wenn er sich um diese Menschen kümmert, dann in ernster Weise. Amen. Amen. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. We love you and thank you for your mercy. Wir lieben dich und wir danken dir für deine Barmherzigkeit. We fail all the time. Wir machen immer Fehler. We're jealous. Wir sind eifersüchtig. Self-righteous. Wir sind selbstgerecht. We drink the cup. Wir trinken den Becher and aus. We look for another one. Und dann schauen wir nach einem anderen aus. We consume your glory on our flesh. Wir vereinnahmen deine Herrlichkeit für unser Lord, Fleisch. Forgive us tonight. Vergib uns heute Abend. Cleanse us. Reinige uns through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus Christus. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. You have never received Jesus as your Savior. Und du hast Jesus noch niemals als deinen Erretter angenommen. If you died tonight, wenn du heute Abend stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? To God? Zu Gott? Are you sure? Bist du dir sicher? Jesus died. Jesus starb. Shed his blood. Er hat sein Blut vergossen, so that heaven could be a gift from God. So dass der Himmel zu einem Geschenk von Gott werden kann. Would you like to receive it tonight? Möchtest du dieses Geschenk heute Abend annehmen? Pray with me. Dann bete mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, forgive my sin. Vergib mir die Sünde, please. Bitte. Receive me into your family. Nimm mich auf in deine Familie. Cleanse me through the blood of Jesus. Reinige mich durch das Blut von Jesus. I want to be a true worshipper. Ich möchte ein wahrer Anbetender sein. Save me. Errette mich. And cleanse me. Und reinige mich. Say those words to the Lord. Sag diese Worte zum Herrn hin. God forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. And maybe I'm here tonight. Und vielleicht bin ich heute Abend hier. And I have a jealous spirit. Und ich habe einen eifersüchtigen Geist. I'm self-righteous. Ich bin selbstgerecht. I hate people. Ich hasse Menschen. Can't stand them. Ich halte sie nicht aus. Let's pray that God would touch your heart. Lasst uns beten zu Gott, dass dein Herz berührt. Father in heaven, Vater im Himmel, all of us fail. Alle von uns versagen. I pray tonight. Ich bete heute Abend. Is anyone with the Spirit here tonight? Wenn jemand hier ist mit solch einem Geist heute, open our eyes. Öffne uns die Augen. Cleanse us, Lord. Reinige uns, Herr. From this kind of evil. Von dieser Art der Bosheit. That it take the glory from you. Die Herrlichkeit von dir abzieht. And consume it on itself. Und sie für sich selbst vereinnahmt. Thank you, Lord, for the love that we have for each other. Danke, Herr, für die Liebe, die wir füreinander haben. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. It's so amazing to be a part of it. Es ist so wunderbar, ein Teil davon sein Thank zu können. You for our kids, Lord. Danke für unsere Jugendlichen, Herr. Our visitors tonight. Für unsere Besucher heute Abend. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. I pray. Darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.